Involviert, investiert. Wenn du investierst, dann steckst du etwas in etwas Ja, rein. Motivation. Geldtechnisch. Investierst auch in dein Fernseher. Oder Ja, Hals im ich Maul. invest. Hallihallo und herzlich willkommen zum neuesten Quasselstrip-Podcast, der sehr lange gebraucht hat, bis wir endlich uns durchgerungen haben, eine Anmut zuzulassen. Schuld dafür sind zum einen Lixor, Hi. Igeljäger Ich habe kein Auto. und Ars. Und ich läge nicht. Nur damit die Zuhörer das verstehen, Lixor hat ein Auto bekommen, einen Mit fetten 17, Bugatti. sorry. Einen Wait. fetten Lambo in Gold und Obviously. 500 PS mindestens. Das ist scheißegal. Das könnte von. So. Ich würde mit einem Motor mich zufrieden geben. Würde ich einfach Räder dran klatschen, das wäre so ungefähr das Budget meiner Familie. Ein Fahrrad mit Motor. Kauf dir eine Vespa, ist in Ordnung. Okay, jetzt Gelbe. lass einfach. Vespa sind Ja, auch cool. Das wir sind Vespa schon sind wieder. cool, aber das auch nur, weil es mittlerweile irgendwo. Ja, das wird hier Ja. unschön. Ja, Sollen wir wir sind vielleicht schon die wieder im Anmoderation neu machen? Quasselstrip-Mode. Einfach Shitposting konstant. Ja, Okay. Sollen wir noch neu anfangen? nein, das passt so. Okay. Ich meine, die Hälfte hat eh schon abgeschalten, also. Ja, Ja. also Die hier Hälfte hat die eh Hälfte. nicht mal eingeschalten, also Ich würde hey. gerade sagen, mittlerweile schaust nur noch du zu. Von wegen Igeljäger, ich sind schon Ja, raus. Von meine wegen Lassik. Viewbox. Ach Quatsch, nee, Lixor schaut eh kein YouTube mehr. Der hat ja sein Fangrill. Der schaut nur seine eigenen YouTube-Videos. Wenn überhaupt. Ja, nur um sein Ego zu streicheln und selber up to date Ich zu meine, bleiben. der Rest, der ist eh qualitativ nichts für mich, ne? Naja, zumindest im deutschen Bereich. Wir sollten anfangen. Thema. Thema ist heute episodische gegen übergreifende Story-Erzählweise. Oder das wird es später sein. Labern wir erstmal darüber, was ihr zuletzt gesehen habt. Ich glaube, ich fange einfach so an, wie wir es tatsächlich geschaut haben, weil zuerst habe ich mit Markus hier diese so eine Art Prequel zu Kyokai no Kanata gesehen, So, weil halt. ja. Aber Das ich hatten wir weiß doch nicht. letzte Woche schon, oder? Nein. Ja? Oder? Nein. Das hatten wir letzte Woche schon, ich bin mir sicher. Letzte Woche war das in deinem Podcast. Das hatten wir vorletzte Woche schon. Okay, Nein. dann reden wir halt über Das, Digimon. okay. Ja, wir haben Digimon geschaut. Das Ja. Kyokai no Kanata Prequel ist eh nicht so toll. Aber Digimon war toll. Für den Nostalgie-Boner, aber irgendwie war es nichts Besonderes. Es war halt 0815. Digimon und das Schlimmste war die Musik, weil Hat einen ich so konnte zum. beeinflusst. Richtig, ich konnte nicht aufhören mitzusingen. Aber Nüchtern. viel mehr, nüchtern. Viel mehr hat mir der Film irgendwie nicht gegeben. Ja, das war wirklich so. Jedes Mal, wenn das Opening ankam, hat man gefangasmt. Und jedes Mal, wenn die Musik von der ersten Staffel halt im Hintergrund läuft, auch. Aber ansonsten war es halt echt. Die halt aus der ersten Staffel von Digimon sind halt irgendwie jugendlich. Und irgendwie kommen Digimons wieder in die richtige Welt oder so. Und die besiegen die. Und dann ist der erste Film zu Ende. Man braucht halt viel mehr Erklärung noch und weiß der Geier was. Ja, aber das war halt so der erste Eindruck vom Film bisher. Ja. War Und das das. originale Digimon denn groß anders? Na, nicht wirklich, aber weißt du, man denkt sich so irgendwie, yeah, die haben sich ja, also die haben ja jetzt auch vielleicht ein bisschen eine andere Audience, weil das existiert ja nur wegen den Leuten, die es damals gesehen haben. Heutzutage würde man denen nicht sagen, wir machen ein Reboot von einer alten Digimon-Staffel, heutzutage würde man sagen, ich mache einfach eine neue, weil die Kids, Ja. denen ist das auch eh egal. Aber dieses existiert ja halt für die Fans, die schon damals das gesehen haben. Deswegen hätten die eventuell auch auf die Idee aufbauen können und ein bisschen das entwickeln können. Halt irgendwie mehr für, ich weiß auch nicht, ich will nicht sagen, das soll eine Show sein, aber ein Sein soll es jetzt auch nicht unbedingt sein. Halt einfach irgendwas zwischen irgendwie ein bisschen. Sag mal, die sollen es nicht Digimon ernst in nehmen, aber. Wannabe erwachsen näher. Ja, es halt irgendwie, sie hätten es ein bisschen spannender machen können, aber das Budget war sowieso nicht das Ja. höchste, wie wir auch gesehen haben. Das meiste wurde so in Ja. Lichteffekte Wenn gesteckt. man Digimon als Kind mochte und die Lieder gerade, dann sollte man es vielleicht schauen. Ansonsten hat man da keinen Grund zu. Ja, das ist wirklich nur was für Fans. Und selbst ich als Fans habe hier 4 von 10 stehen, also je nachdem, wie man es sieht. Trotzdem hast du tief im Innern gefangasmt, also ne. Ja, deswegen hat es ja 4 von Und dir 10. danach stundenlang Digimon-Openings angehört, gib's zu. Ich habe zumindest das volle Opening mir runtergeladen, aber hey. Das hast du vorher noch nicht. Was geht denn bei dir falsch? Ja, das ist jetzt letztens rausgekommen. Also das ist die neue Version von... Ach so, halt, die neue. Ja, und ich habe mir auch die alten noch runtergeladen, aber das... Egal, weiter. Was habt ihr denn so geschaut? Ich und Asan haben am Freitag und Samstag Love Lab geschaut. Love Lab, nicht Love Life. Love Lab habe ich gesagt. Wie Love Lab angehört? Ja, war falsch gehört. Das war eine großartige Show. Ich meine, ich hab's gerewatcht, von dem her. Ihr wollt schon auf Plaza das. Das war halt Freitagabend. Ja, richtig. Und wir hatten, meine Leitung ist so schlecht, dass ich hier mir hätte eine neue Show runterladen können. Man schaut, wollen wir irgendwas Maul-mäßiges schauen? Wir beide Sternhage gefunden haben und gesagt, jawohl, Love Lab. Ja. Aber wir hatten unseren Fun. Ja, das stimmt. Es ist irgendwie, wenn ihr Yuri Yuri kennt, das in besseren Artstyle und mehr Best Grills, aber ansonsten ist es halt. Auch mehr Yuri. Nein, nicht viel. Eigentlich kaum Yuri. Yuri Undertones. Hier nur Undertones. Dann lohnt sich das doch gar nicht. Ja, aber weil bei Yuri Yuri auch so viel mehr passiert als... Ey, bei Yuri Yuri hast du Rape. Hast du bei Love Lab theoretisch auch, allerdings ist dort nur ein Kissen mit einbezogen. Und, naja gut, von wegen, wie ist hier, wie ist die Schwarzhaarige nochmal, ich habe die Namen jetzt schon wieder vergessen, wie ist es sich bei Jan beschwert, weißt du, im Brillenträger? Ja. Ja, ich meine, der hat sie geraped, mehrfach. Seinen Blick. Geil. Und seine Fragen, wie er sie anspricht, was soll denn das? Was soll man großartig eigentlich über Love Lab sagen? Ist halt Comedy Romance School Anime mit Moe Aesthetic. Also wenn man drauf steht und es ist Freitagabend und man weiß nicht, was man machen soll. Und ist betrunken. Und ist betrunken, dann ist es wahrscheinlich ein guter Watch. Wir hatten Fun, aber ich sag jetzt mal nichts. Ey, ihr müsst das schauen. Also, wie gesagt, für den einsamen Abend zwischendurch. Den einsamen Abend zwischendurch. Waren jetzt zwei. Das hast du ein bisschen deutlich erbärmlicher ausgedrückt, als es nötig war. Dankeschön. Gut. Das mache ich auch gerne. Ja. Also, am besten ist immer noch, die Leute das ernst nehmen. Marco ist doch für sowas da. Hey, was habt ihr so gesehen? Ich glaube, lass dich. Du hast doch eine Show vergessen. Wir haben noch Nia zu dritt geschaut. Ah, stimmt, ja. Aber das ja. ist so, die Show ist halt so forgettable. Naja. Du bist jetzt ein bisschen voreilig. Also ist zumindest mal mehr memorable als jetzt Love Lab, wenn ich das mal so sagen darf. Ja gut, ich meine, ich struggle selber mit den Namen. Und da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster, ne? Etwas ist mehr memorable als eine Moe-Show. Wer hätte das gedacht? Wir können halt, ich meine, ich kann noch nicht wirklich nennenswert viel dazu sagen, weil wir haben halt auch nur die ersten 6 Episoden bisher geschaut. Aber, also ich weiß nicht, Nia hat mich bisher eigentlich ziemlich stark getäuscht. Also es ist für mich bisher eine... Ja. Du hattest aber auch Erwartungen dran. Ich habe schon von vornherein gewusst, halt durch Rory, dass einfach Slice of Life ist und nichts mehr. Ja gut, ich meine, im Moment würde ich noch sagen, dass ich Love Lab deutlich besser finde noch als Nia, einfach weil es charmanter ist. Love Lab hat mich bisher besser unterhalten als Nia. Ja, okay, und das ist viel mehr als nur Moe, ne? Nia oder Love Lab? Nein, Love Lab. Na. Love Lab nimmt sich zumindest war das, was du mir Freitagabend noch einreden wolltest. Ja, aber an Freitagabend war ich auch so betrunken, dass ich bei einem LOL-Game eingeschlafen bin. Das kannst du, glaube ich, nicht wirklich nennenswert ernst nehmen. Ja. Aber Love Lab versucht ein bisschen mehr, als es die durchschnittliche Maui-Show versucht. Also es geht ein bisschen weiter über Chaos, Fun Things of Fun hinaus. Versucht zumindest irgendeinen Punkt zu machen, anstatt nur zu sagen, von wegen... Aber das ist ja echt so... Da denkt man sich so, muss das sein? Also ja, die erste Folge dachte ich mir so... Oh, ja klar, nö, also ich meine, es muss ja nicht wirklich gut sein. Es ist jetzt keine Show, die dich nachdenken lässt oder sonst was. Aber das, was... Love Lab halt macht, was einige Maui-Shows nicht machen, ist, dass sie halt irgendwas rüberbringen, als dass du, und damit kommen wir ja doch schon beinahe zum Thema, als dass sie einfach sagen, wir hungern uns von Folge durch Folge einfach durch das Slice-of-Life-Schema, und Love Lab hat halt irgendwo schon einen Punkt, auf den die Show hinarbeitet. Heyon hat aber auch unglaublich gut Friendship thematisiert, ja? Ja, und besser als Love Lab. Ja, Love Lab thematisiert auch Friendship. Also. Ja, aber das ist ja das Einzige, was thematisiert, aber auch nicht halt auf die Art, wie es Kaon macht. Also, das stimmt. Kaon macht das auf ganz hohem Niveau, ja. Love Lab spuckt dir immerhin auf die Teller von wegen, wie schlimm es ist, zu lügen oder auch nicht. Ja, die machen also aus einer Lüge machen die halt ein Riesentheater. Richtig. Und das erinnert mich dann eher an Hibike, woran ich mich nicht gerne erinnere. Das Theater sah schön aus. Schön wie Hibike sah es nicht aus. Aber Die Haare waren detaillierter, wette ich. Alter, du vergleichst gerade mit Hast du die Haare aus Hibike gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich da ist Hibike alles nicht detailliert. Ich glaub, holy ich shit, da gibt's manche Szenen, die sind unglaublich Porn, was die Inszenierung angeht. Schade, dass das kein Porn ist. Dann muss ich das mir auch mal runterladen, weil ich stehe tierisch auf die Animation von Love Lab. Holy shit, von wegen gerade Haare. Ja, da würdest du ja bei Hibike kommen teilweise, aber das, ehrlich gesagt, ja, hat das nicht gerettet. Ja, muss es auch nicht, ich meine. Ja. Hibike würde ich sehr, sehr voreingenommen. Wenn du auf Melodrama und Yuffie Undertones stehst, dann viel Spaß. Ja, und sonst nichts. Du magst Comedy? Too bad. Magst Slice of Life? Auch nicht wirklich so doll. Ich meine, die kriegen nicht mal richtig Slice of Life richtig hin. Das ist wirklich Club Activities, der Anime. Warum reden wir jetzt über Hibike? Interessant. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Was hat Nia dann geschaut? Ne, warte, Nia wollte ich noch kurz sagen. Überspring mich halt einfach. Also ganz kurz, Nia ist halt vom Artstyle her ähnlich zu dem ein oder anderen Meisterwerk wie halt Lane oder Haibana Renmei. Und stimmt, was hältst du eigentlich von Haibana Renmei, Lassik? Hey, das ist... Nein, das ist nicht. Wir müssen das halt irgendwo auf Band haben, bevor die meisten Leute dann halt wegschalten, weißt du? Also, es ist ein gut gemachter Anime, aber er hat mich halt einfach durchgehend gelangweilt. Tja, das ist einfach, weißt du, das ist einfach, so wird man geboren. Also entweder mag man gute Anime oder nicht. Und halt, man kann Anime appreciaten, wenn sie gut sind, aber wenn man sie halt langweilig findet, ist es halt in deinem Kopf drin. Da muss man halt operieren oder rausnehmen, ich weiß auch nicht. Du hast irgendwas kaputt. Ziehst du eine Gitarre aus dem Kopf? Ich wusste nicht, dass sich Jungs so drin anfühlen. Ach ja, es ist einfach... Ich habe einfach Probleme damit, wenn es in so eine Drama-Richtung geht. Und vor allem gegen Ende wird es halt sehr dramalastig. Und das interessiert mich halt überhaupt nicht, wirklich. Also gegen Ende war es wirklich Drama. Das Einzige, was Drama ist, ist Rekis Substory am Ende. Alles andere ist halt wirklich reine Mystery. Die Sache ist dabei, ich verstehe nicht mal, was da irgendwie langweilig dran soll, weil das ist wirklich so, eine Person verschwindet einfach, Spoiler, wie soll man da nicht Drama irgendwie entstehen? Weißt du, wenn ich Hibike schaue, die heulen sich wirklich 2 Minuten eine ab, weil die irgendwie ein Konzert verloren haben. Und das ist echt shitty Drama, wo ich denke, oh fuck, ich interessiere mich nicht dafür. Aber wenn das wirklich halt teilweise irgendwie einen Tod implizieren könnte oder so, da ist wieder was anderes. Ich meine, ich würde mir da zumindest nicht denken, whatever. Ja, Bei Akame ga Kill hast du es dir auch gedacht und dann sind auch Leute gestorben, ja? Ja, aber bei Akame ga Kill machen die das Shit. dann mal eine Frage. Halt doch mal die Fresse jetzt. Nein, ich will ja jetzt mal sagen, eine wirklich entscheidende Frage. Ihr seid doch jetzt auch alle der Meinung, dass das Ende von Mirai Nikki zum Beispiel mega Bullshit ist, weil der rumheult hier da, wie auch immer er hieß. Er hat 2 Wochen. Gibst du jetzt hart auf Glatteis, das ist dir schon klar, leider, dass du dich das Mirai Nikki nennst. Nein, es geht bloß um einen Punkt klar zu machen. Das ist doch ein allgemeiner Kritikpunkt daran, dass die Hauptfigur vollkommen nicht nachvollziehbar ist, dass eine Person, die sie, was ich 2 Wochen kennt, so ewig nachtraut. Ja. Wie lange kennt, wie hieß sie, Reka Ku? Seit welcher Zeitspanne kennt sie sie? Also, ich weiß nicht, ob die das irgendwie implizieren, aber es ist zumindest nicht 2 Wochen. Ja, es ist relativ... Nein, doch, es ist kein Jahr. Nein, ja, fuck you. Es sind, was war die erste Zeitspanne, der erste Timeskip? Das sind 3 Monate, irgendwie sowas in dem Dreh. Also aber du musst dir halt vorstellen, Q und der Rest von Old Home sind die einzigen Personen, die sie kennt. Ja, du kommst da in die Welt, hast keine Erinnerung an irgendwen und die ersten Menschen, die du siehst, verbringst du einfach die meiste Zeit mit. Natürlich wirst du dich um die kümmern und irgendwie ein bisschen Shit um die geben. Ja, vor allem, wenn du überhaupt so einen winzig kleinen Bekanntenkreis überhaupt erst hast. Das sind, mit wie vielen Leuten hat sie da wirklich zu tun? Richtig aktiv, 5, wenn überhaupt. Ja. Und Q ist eine der Personen, mit der sie am meisten Kontakt hatte, zusammen mit Reki. Ja, trotzdem blieb für mich dann einfach, ich meine, die hat mehr rumgeheult als alle anderen zusammen. Dann dachte ich mir so, auch, ja, aber das ist so ein Punkt, da denke ich mir, ey Mädel, komm mal klar. Stell dir mal vor, du bist in der Situation, weißt du, und du denkst dir von wegen, es ist alles idyllisch, von wegen, oh Tom, wunderbar, ich kann hier leben, Flüge, die Menschen sind nett, alles ist idyllisch, und auf einmal verschwindet jemand. Von einem Tag auf den anderen. Und dann stellst du erstmal fest, von wegen, was da mit den Wänden auf sich zu tun hat. Sitzt da in einem Käfig und wartest eigentlich auf... Haben sich die Augen geöffnet. Ja, richtig. Das ist einfach so, du bist einfach dein gesamtes Leben lang gläubig und dann kommt ein Atheist und sagt, also eigentlich... Stell dir mal vor, von wegen, das ist für sie, die erzählen ja von wegen die Zeitspanne, von wegen, wie man dort in Old Tom lebt, sagen wir mal, rund 7 Jahre. Ich glaube, das war ja die Zeitspanne, die Reki dort gelebt hat. Sagen wir mal, du wüsstest, und danach verschwindest du einfach. Weißt nicht, was danach passiert, weißt nicht, was hinter den Mauern ist. Das ist doch so, als ob du stirbst. Und was, wie denkst du denn, ist die Realisierung da, dass du von einem Tag auf den anderen einfach wortwörtlich verschwinden wirst oder dass die Leute, die du kennst, einfach so verschwinden würden? Das ist eine komplette Realisierung und sie ist da gefangen. Plus, dass halt Kuh nochmal eine ihrer besten Freundinnen war. Du hast halt keine Wahl in dieser Welt, deswegen. Genau. Also gar keine, aber zumindest ziemlich nicht in der Halbanarem der Welt. Die sind halt, ich meine, wenn du mal das erst die ja so betrachtest, sind die einfach irgendwie gefangen in irgendeiner Art von Kreis, in der die vielleicht höchstens 100 Menschen irgendwie haben, ja, mit den Dörfern. Dörfern, okay, aber. Ja, das ist absolut nachvollziehbar, aber trotzdem, wenn du schon sagst, man hat keine Wahl, da frage ich mich, okay, ja, dann holst du jetzt die ganze Zeit rum oder was? Weil, ja, was, also was würdest du einfach dich hinstellen, ich sterbe jetzt, mir egal. Ja. Oder von wegen alle Leute, die mir irgendwas bedeuten könnten, die einfach mal von einem Tag auf den nächsten verschwinden. Und dann färben sich dann, der nächste Punkt ist von wegen, dass sie währenddessen ja auch entdeckt, wie sich ihre eigenen Flügel schwarz färben. Hat keine Ahnung, was abgeht, hat Schmerzen, zieht sich ihre eigenen Federn. Ja, aber das ist auch so ein Punkt. Persönlicher Struggle halt. Ich meine, ja, das ist, genau. Und das ist ein Knackpunkt einfach davon, weil so viel, sag ich mal, vermieden werden könnte, wenn die Leute einfach mal offen miteinander reden. Ja, aber du musst dass sie sagen würde, dass ich ihre Flügel schwarz färbe. Ich meine, das ist, kann mir jetzt keiner erzählen, dass das erste Mal passiert ist und keiner weiß, was da abgeht. Ja, also verständlich hat sie, also ihre, dass sie ihre Federn versteckt hat, gut, darüber kann man reden, was man will. Es ist nicht komplett unlogisch. Alter, du könntest, also ich würde das niemandem erzählen, weil das ist so. Die sagen ja, das ist ja irgendwie ein Zeichen für. Ist auf jeden Fall das was wusste Schlechtes. Sie zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, aber sie wusste halt nicht, was sie daraus, was das bedeuten könnte. Also ich würde nicht einfach rumzählen. Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach irgendeine Hautkrankheit kriegen. Da würdest du auch nicht sagen, oh, verstecke ich schnell, sondern würdest du dich vielleicht irgendjemand anvertrauen und sagen, hier, ich hab da was. Was ist das? Warum ist das so? Also wenn ich nicht wüsste, was es ist, dann würde ich, keine Ahnung. Du würdest es nicht verstecken. Erzähl mir nicht, dass du etwas, was von dem du nicht weißt, was es ist und wo es herkommt, einfach verstecken würdest. Doch, habe ich als Kind. Man kann darüber argumentieren, dass du kannst einfach nicht von wegen das Färben ihrer Flügel mit einer standbissigen Hautkrankheit vergleichen. Vor allem, weil wir nicht wissen, ob sie nicht sogar über was darüber gehört hat, weil von wegen, es könnte sein, dass das vorher schon mal erwähnt wurde, von wegen, dass es ein schlechtes Omen oder sonst was ist, weil sie erzählt hat schon, als Reki die Flügel gewachsen sind, von wegen, dass sie eine wunderschöne graue Farbe und so weiter. Es ist gut möglich, dass da was aufgekommen ist. Ja, aber das und wurde nicht gezeigt. Es wurde nicht im Anime gesagt, dass sie... Die sitzt da 3 Monate rum, die hat sich ja wohl nicht die ganze Zeit in ihrem scheiß Zimmer eingeschlossen. Vor allem, weil sie auch noch in der Bibliothek gearbeitet hat und dort ebenfalls relativ aktiv gelesen hat. Das ist aber scheißegal, wenn der Anime mir nicht zeigt, dass es für sie Wissen ist, für sie Common Sense ist, dann kannst du nicht als Argument anwenden, ja, aber sie könnte es gewusst haben. Das ist Schwachsinn, sorry. Natürlich, weil es offensichtlich ein tägliches Thema ist. Aber es wurde nicht gezeigt. Fertig, es wurde nicht gezeigt. Punkt. Das ist doch scheißegal. Du kannst doch nicht so ein offensichtliches Thema, musst du nicht unbedingt zeigen. Du kannst doch nicht einfach sagen, von wegen, ja, also das könnte eine Thematik sein, die wir in dem Anime behandeln und das könnte passieren und die waren. Du müsstest ja jedes Detail durchgehen. Wo es eigentlich am Ende herausläuft, ist einfach, dass du die Persönlichkeit von ihr nicht nachvollziehen kannst. Und das ist irgendwie. Ich meine, das ist. Also es gibt nicht wirklich, wirklich komplett perfekte Gründe dafür, das jetzt als Riesenkritikpunkt darzustellen. Und vor allem. Ich kritisiere den Anime ja auch nicht auf. In Anführungszeichen objektiver Ebene. Ich muss einfach nur sagen, dass er mich einfach nicht interessiert hat, weder von den Charakteren her, noch vom Setting her. Fertig. Alter. Also wenn das für dich ein Kritikpunkt ist, der dich der den Anime ruiniert. Es ist kein Kritikpunkt, habe ich doch gerade gesagt. Ich kritisiere ihn ja nicht. Ich sage nur, dass er mich einfach nicht interessiert hat. Fertig. Ja, aber zum Beispiel die Charaktere von Shinsuke waren mal Ultra-Shit. Und dann kannst du auch nicht sagen, ja, ist super Anime, wenn du jetzt nur auf die Charaktere halt drauf guckst. Aber eigentlich ja, würde ich ja auch nicht. Ich ist ja auch ein Kritikpunkt, den ich voll unterstütze. Also ich würde doch nie behaupten, dass die Charaktere von Shinsuke Gaiori gut sind. Also sorry, aber das habe ich nie gemacht. Ich kann nur, das Einzige, was ich mache, ist, dass ich erklären kann, warum sie auf dich shit wirken, weil du einfach eine beschränkte Perspektive hast. Das ist alles, was ich mache, aber ich werde nie sagen, dass die Charaktere von Shinsuke Gaiori gut wären. Das wäre einfach eine Lüge. Jo, aber bei Hibike sage ich jetzt schon, bei Heimann rennen wir zu sagen, dass die Charaktere scheiße sind oder unnachvollziehbar. Hab ich doch nicht gesagt. Es ist einfach bloß, das Verhalten für mich ist einfach eins, was ich nicht anwenden würde. Und das ist einfach, vor allem wenn es ins Drama geht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Drama ist. Und das ist ja kein Self-Insert-Anime, du musst doch nicht dich selbst hineinversetzen können. Das ist einfach. Nein, aber wenn die Charaktere für mich nicht nachvollziehbar handeln, dann ist das für mich einfach nichts, was mich interessiert, dann ist das ein Charakter, okay, der handelt jetzt halt so, weil er so handelt, wie er denkt, aber ich würde halt anders handeln, fertig. Also ich kann zumindest sagen, ich kann es nachvollziehen, dass wenn ich ein Problem habe, muss jetzt nicht unbedingt eine fucking Krankheit sein, dass ich nicht direkt jedem etwas davon erzähle, dass ich erstmal selbst irgendwie drüber nachdenken muss und selbst irgendwie im Kampf mit mir selbst bin, ob ich jetzt irgendwie was darüber sage, weil ehrlich gesagt erzähle ich nicht gerne Leute irgendwie meine persönlichen Probleme gerne, auch nicht meine Familie. Richtig. Und wenn dass sie jetzt nicht was über die Flügel sagt, das könnte auch einfach was Psychologisches bedeuten, dass sie einfach nicht gerne ihre Schwäche zeigt oder was weiß ich. Das hat alles Persönlichkeit. Und ich kann es nachvollziehen. Ja, aber ich eben halt nicht. Und das ist der Punkt. Ja, also das ist der Knackpunkt. Das ist, und vor allem ist es jetzt auch nur ein Detail, jetzt, worüber wir uns jetzt gerade gestritten haben. Und Lixor, wir haben ja bestimmt jetzt die Hälfte vom Anime gespoilert. Oder hast du den schon gesehen? Ja, passt schon. Ich. Nee, passt nicht, weil der Anime ist geil. Oh, ey, Bannerin-Mail. Gib den mal ein bisschen weiter auf, Review. Bis ich das ganze Zeug wieder vergessen habe. Also, ich würde auch sagen, dass Halbanerin-Mail ein Anime ist, der absolut seine Zeit wert ist. Ich muss halt bloß, ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen, ja, der Anime hat mich unterhalten und ich fand ihn super und so. Ich kann nur sagen, es ist gut gemachter Anime, fertig. Ja, okay, aber er hat mich halt einfach nicht interessiert. Dann sag einfach, es ist langweilig für mich persönlich, Ende. Und das ja, habe ich doch gesagt. Genau, also, das hat er gesagt. Ja, aber habe ich die ganze Zeit gesagt, dass er mich persönlich nicht interessiert hat. Ich habe nie gesagt, dass er per se allgemeingültig langweilig ist. Da stellst du halt auch zur Kritik offen hin. Wenn du sagst, von wegen, dass die Charakterentwicklung von den Charakteren eben im Laufe von Arc X und Y eben für dich unlogisch ist, dann muss man sich halt auch für die Kritik, dann das stellst du dich halt offen hin. Und darüber haben wir jetzt gerade die ganze Zeit einen Quatsch gehabt. Du kannst ja nicht einfach sagen, von wegen, es klingt langweilig für mich, du musst ja die Gründe dafür nennen. Und das ist dann halt die Sache, wo du dich nicht mehr einfach hinter der Aussage verstecken kannst. Ja, das ist nur ein subjektiver Grund. Ja. Okay. Habe ich, mein Problem mit den Charakteren klar gemacht? Oder? Es ist subjektiv. Können wir das so belassen? Nein, wir fangen jetzt nicht an mit, es ist subjektiv. Doch, weil ich es nicht sage, okay. Eine Wand anstarren ist langweilig. Das ist subjektiv. Nein, eine Wand anstarren macht Spaß. Das kann Spaß machen. Kommt auf die Wand an. Ja. Ja, wenn ich also kann mir bei der Wand ist schön. Ich kann mir Bilder auf der Wand vorstellen. Da macht's Spaß. Ich habe eine schöne Wand, da ist ein Poster dran. Gucke ich gerne an. Ich habe auch Poster. Ja, ich habe Diablo-Poster, die habe ich nur bei Saturn, die mal gratis hergab und ich hasse sie eigentlich. Also, kannst du bitte den Titel... Was für Poster ich gratis habe? Nein. kannst du bitte den Titel machen, Halberne Remnay-Spoilers bitte, weil das will ich niemanden ruinieren, die sollen das schauen. Okay. Also, da würde ich lieber sagen, dass jemand den Anime jetzt schaut durch diesen Titel oder in der Videobeschreibung, als dass er jetzt den Podcast dann hört, beziehungsweise dann danach hören kann. Der Anime ist dafür zu gut. Ich hasse meine Zuschauer, wisst ihr das? Das kann ich auch. Ich hatte heute zwei Kommentare, gerade das zweite bekommen. Das erste ist English Common Passing Through und das zweite ist von Yudu Gasai unter 10 Club. Ich glaube, ich schließe mich dem an. Dankeschön. Ja, du hast doch solche Comments gar nicht, Markus. Ich habe ganz tolle Comments. Ich möchte nur meinen Kanal und schließe mich den Leuten an. Ach so. Welches Video war das? Das sage ich dir nicht. Komm, ich zähle die Kommentare und dann schreibe ich dann 15. Es wäre ein Big Deal, das rauszufinden. Ja, das ja, also meine Kommentargeber, meine Fans, meine Abonnenten sind ganz toll. Alle zwei. Kann man, ja, alle 51. Ich habe 3, Ja. Halberne Remnay ist sehr gut und hört nicht auf Lastik. Wieso denn? Ich habe auch gesagt, der ist gut, du Spast, ey. Du Spast, ey. Das ist wieder hier 10 von 10. Ah, yeah. So, dann habe ich noch... Wollen wir die restlichen Shows ein bisschen schneller durchgehen? Ja, ich habe noch Space Battle Shit Yabantur gesehen. Ganz schlimm. Also, absolut keine Empfehlung. Empfehlung so, von Rory, also... Ja, nein, er hat gesagt, es ist ein gutes Remake, okay, aber das ist trotzdem Bullshit. Also die Story ist richtiger Bullshit, das 90% ist passiert, weil halt, du hast Plot-Armor wie sonst was für diese scheiß Yamato. Du hast Charaktere, die zumindest nicht shit sind, aber auch jetzt nicht so... Es geht eher um die Charaktere, oder? Ja. Was? Darum geht es doch eigentlich eher bestimmt, wegen den Charakteren. Also, oder? Es ist, wenn es Qualitäten hat, dann eher bei den Charakteren als bei der Story. Aber ja, die Charaktere sind das nicht gut. Was? Okay. Nein, die sind okay, aber die sind nicht gut. Sorry, aber nein. Ich meine, ich fand das so lustig, als sie gemeint hat, ja, die böse Seite ist nachvollziehbar. So ein Bullshit. Ich hasse dich so sehr. Ja, so ein. Ja, das ist so ein Bullshit. Der Hauptvillain. Der Hauptvillain ist einfach mega unnachvollziehbar. Ist so ein, oh, ich bin voll verrückt und ich mache das, weil irgendwas, keine Ahnung, ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, warum er das will, warum er die Menschheit zerstören will. Du musst auch bedenken, dass das Original aus, was weiß ich, 80ern ist oder 90ern. Ja, das muss ich überhaupt nicht bedenken. Wenn ich einen Anime heute gucke dann und der eine scheiß Story hat, dann hat er eine scheiß Story, fertig. Ah, okay. Ich muss schon sagen, bei manchen Anime hat das Alter wirklich was damit zu tun, ob ich jetzt den Cheese mag oder nicht. Also, wenn es jetzt einfach nur cheesy ist, wenn es einfach nur cheesy Villain ist, dann würde ich es entschuldigen, wenn der Anime halt so oder so alt ist. Na, es gibt Fälle von, Animes, wo die einfach in ihrem Zeitalter ganz witzig sind, so 80er-Jahre-Filme, was heute einfach nicht mehr funktionieren würde, aber das... Also Jojo funktioniert noch. Ja. Ja. Kung ja. Fury hat auch funktioniert. Na. Ja. Ja, na. Ja, hast du mir einen abgelacht, sei ruhig. Gut. Ja, okay. Du hast auch bei Kaon bestimmt gelacht. Ja, hat er ja, auch. Das sagt alles. Kannst bezeugen. So, jedenfalls absolut nicht zu empfehlen. Yamato ist shit. Braucht eine Zeitverschwendung. Hat mich richtig aufgeregt. Okay, also ich glaube, ich mache mir das zur Mission, nächste Woche den Anime zu sehen, um dir zu sagen, dass du falsch liegst. Oder um zu sagen, dass ich richtig liege. Werden wir sehen. Könnt ihr das tun? Ja. Asen, was hast du denn noch gesehen? Was habe ich noch geschaut? Habe ich das letzte Mal schon Berserk fertig gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Ich habe auf jeden Fall, gut, dann ich habe Berserk geschaut. Ist ja so, meh, Anime, habe ich gehört. Ja, ist halt dein Standard-Action schon. Ich habe also gehört, das Ende dann, ist ein Hurensohn. Ja, nee, also dann Machi ist schon ähnlich gut. Ja. Machi ist in jeder Hinsicht besser. Also ich muss schon sagen, One Punch Man, das kommt schon ehrlich gesagt, das ist schon besser. Also das anscheinend echt kränkt, dass ich jetzt Hypane Renmi nicht gemocht habe. Ja, du hast aber auch gesagt, dass Berserk scheiße ist im Ende. Nein, ich habe gesagt, ja gut, das Ende ist scheiße. Das Ende ist genial. Das Ende war das Beste. Ende war fucking genial, das ich hatte Gänsehaut. Das Ende war grandios gut. Siehst du, jetzt habe ich hier, ich sammle meine Minions. Jetzt sind wir in der Überzahl. Was ich habe noch geschaut. Ich kündige als Minion. Tut mir was. Ja, dich, du bist ja auch gar nicht mehr zuverlässig. Ja, Alter, du fucking Verräter. Okay. Auf jeden Fall, ich habe noch zwei Shorts geschaut. Das eine war dieses komische Neuron-Kram von KyoAni über Haruhi Suzumiya, der größte Garbage, den ich jemals gesehen habe als Show. Ich habe Himegoto geschaut, eine Comedy-Show über 13 Folgen mit jeweils 2 Minuten Runtime. Was hast du mit Haruhi Suzumiya geschaut? Neuron. Was? Neuron, Churuya-san, das sind so 13 Minuten Shorts. Ach so. Non-existente Animation und einfach nur relativ flacher Humor. Super langweilig. Okay. Von wegen, also, der einzige Gag, der eigentlich konstant vorkommt, ist, dass du zwei Chibi-Charaktere hast, die immer irgendwas versuchen und einfach scheitern. Nein, dann hält sie sich ihre Hand ans Kinn und sagt, Neuron. Und das war's. Dann ist der ganze Skit vorbei jedes Mal. Egal, auf jeden Fall, ich habe noch Himegoto geschaut. Wie gesagt, das ist praktisch einfach nur eine Comedy-Show, auch mit 2 bis 4 Minuten pro Episode mit einer Trap als Hauptcharakter. War große Überraschung. Ja. Dann, was ich auch geschaut habe, war Saisho Heiki Kanojo. Das habe ich eigentlich nur geschaut, weil das Cover ganz interessant aussah. Ist aber praktisch Elfenlied ein Funken besser, weil man eine halbwegs interessante Substory hat, die allerdings nie wirklich, nicht mal während den OVAs wirklich erklärt wird und am Ende kommt es wirklich nur ein bisschen ängstlich rüber. Ja. Die einzigen Szenen, die da, es gibt ein paar Szenen, die halbwegs gut rüberkommen, wie beispielsweise das Ende oder die direkten Kriegsszenen, aber dieser ganze Romance-Schwachsinn, den sie da reingekickt haben, das ist schon. Wie kann da Romance reinpassen? Ich meine, ich kenne es jetzt ehrlich gesagt nur vom Surface her, aber also, auf dem Cover ist ein kleines Girl mit irgendwelchen Raketenteilen, die irgendwie aus dem Mond rauskommen. Und das ist genau der Teil, den die Show eigentlich falsch macht. Prinzipiell geht es darum, das Pärchen, was du auf dem Cover siehst, Pärchen? Das Mädel. Das ist ein erwachsener Mann da, oder? Ja. Hast du was dagegen? Sorry, ist ja nur Anime. It's not real, bro. It's not real. Ja, nee, sie gehen praktisch auf dieselbe Klasse, dieselbe Schule. Sie ist einfach nur klein, okay? Sie ist auch clumsy und maui und Aber auf jeden Fall, die gehen halt miteinander aus. Sie wird entführt vom Militär und wird halt in eine Superwaffe modifiziert. Frag mich nicht, weil so. Wieso gerade sie ist eine Frage, die immer wieder in der Show aufkommt, aber nie beantwortet wird. Es gibt eine weitere Person, die tatsächlich ja Soldat ist, die ebenfalls so eine Waffe ist. Aber von wegen, die wollen sie halt da rausbekommen, aber nein, sie ist die einzige, sie ist die ultimative Waffe Japans. Ja, für den Opferkomplex halt, weißt du. Ja, richtig. Sie ist so unschuldig. Ja, genau. Und die strugglen da halt in ihrer Beziehung und bla bla bla. Und das zweite Problem ist, man hat halt die ganze Zeit einen Krieg, der in Japan abgeht und Über die gesamte Show habe ich eigentlich gedacht, dass es einfach ein anderes Land ist, was nicht spezifiziert ist, welches gegen Japan kämpft, aber am Ende kommen Aliens und die Apokalypse spinnt statt. Like, oh, das holy heißt, fucking shit. Also, das gedacht, hört sich echt nach einem Trainwreck an, das sieht da, wo ich meine Tod lachen würde. Ja, ist Scheiße. Es auch. Ich meine, das Einzige, was die Show wirklich irgendwie redeemable ist, sind die Szenen, wo man die Auswirkungen von diesem Krieg sieht, weil die dann teilweise echt gut gemacht sind. Es gibt eine Szene, wo praktisch die Hometown von ihm Hiroshima bombt wird. Und dann hast du halt eine Szene, wo er von wegen, wo du halt das Schicksal seiner Freunde so teilweise siehst, von wegen einer, der an die Front gegangen ist, um eben Heimatland zu beschützen und ja, und da eigentlich einen relativ interessanten Tod stirbt und so Geschichten. Das sind so einzelne Szenen, die echt halbwegs in Ordnung waren. Dementsprechend Score von 6 von 10 ist jetzt. Naja. 6 von 10 würde ich ehrlich gesagt noch zu viel sagen, ja. So wie sich das anhört. Es ist so eine 3 von 10 Show. Es hat ein paar ganz interessante Szenen mit eingebracht und die Idee ist relativ unique, habe ich sie noch nicht gesehen. Ich denke mal, für Leute, die eben sowas mögen, die können sowas. Gab es einen Charakter, der nicht shit war? 3 von 10, also, okay. Mir fällt gerade ein, ich habe auch noch ein wahres Meisterwerk geschaut, das Asen mir betrunken zugesandt hat, nämlich Shitcom. Hast du nicht gesehen? Shitcom. Ich habe das letztens erst gesehen. Was habe ich denn geschickt? Du hast es mir geschickt, als wir gecallt haben am Freitagabend. Oh, Solkram schicke ich also rum, wenn ich betrunken bin. Das ist ein Meisterwerk Anime. Das ist buchstäblich Shit. Also. Ja. Hast du das zweite geschaut von wegen, wie heißt es, Catgirl oder so? Ich glaube nicht. Oh, das ist gut. Das ist praktisch. Nee, weißt du was, lassen wir es einfach so stehen. Die Shows, die der Typ gemacht hat, sind die einzigen, die ich in meine My Anime List neben Hentai nicht eingetragen habe, weil ich es einfach nicht auf meiner Liste haben will. Kein Scheiß, ich will es einfach nicht auf meiner Liste haben. Wenn da irgendjemand runterscrollt und liest Shitcom, keine Ahnung. Also ich hab's einfach drauf. 10 von 10. Warte, hab ich's drauf? Ich hab's drauf. Shitcom. Ja gut, über Shitcom braucht man jetzt aber nicht wirklich irgendwie reden. Klar, das zählt als ganzer Anime auf meiner Liste dann, hallo? Auf jeden Fall die letzte Show, die ich noch geschaut habe, halt jetzt über die letzte, von Donnerstag bis vorgestern, das war jetzt halt Fuliculi. 10 von 10. Ach, ist auch genial. So. Ist doch, hallo, ist doch voll crazy und so, ey, das ist einfach nur so Japano. Ja, das ist einfach ein One-Punch-Man in Charmanta, okay? Das war's das solltest du nicht sagen. Nein, nein, stop us. One-Punch-Man ist ja mal dreimal so gut. Natürlich, One-Punch-Man ist saving the industry. Nein, okay, joking aside, also das ist, Funikuli ist weitaus mehr als nur das crazy Imagery, das man da halt hat. Es ist halt auch das, aber das benutzt es eigentlich mehr nur, um irgendwie die Zuschauer am Ball zu halten, weil die Sachen, die es rüberbringt, sind meistens wahrscheinlich irgendwie zu langweilig für die meisten. Ja, du kannst halt sagen bei Folliculi, dass du es halt sowohl nur fürs Eye-Candy schauen kannst, als auch, wenn dich die Story dahinter interessiert. Und das ist das Coole daran. Ja, die Story dahinter ist ja noch nicht mal die Sache, die so interessant ist. Nein, also ich meine das Theme mit von wegen Growing Up und ja, den ganzen Nerd-Scheiß. Bildungs-Roman. Richtig. dazu gibt's, Gottis hat dazu eine ziemlich gute Analyse gemacht, falls ihr das auschecken wollt. Ich hab den sogar unter meinem Review verlinkt. Nice. Oh. Jetzt komme ich rüber als richtig pretentious für meine Abonnenten. Läuft. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einem Mirai Nikki-Fan, wo ich auf das Video von Goat Jesus verwiesen habe und da hat er gemeint, Diskussion mit einem Mirai Nikki-Fan. Ja, und ich habe auf das Video von Goat Jesus verwiesen und der hat gemeint, der Typ hat keine Ahnung. Da dachte ich mir so, okay, damit ist die Diskussion wohl an ein Dead End gekommen. Der liest so viele Bücher, glaube ich. Oh. Ja. See what you did there. Alter, also. Ist nur Bildungs-Roman. Also, okay. Ja, und im selben Thread hat dann auch jemand, ich glaube, derselbe Typ hat auch gemeint, dass Neon Genesis Evangelion der größte Shit überhaupt sei. Okay, welche Diskussion-Thread das war? MAL? Nein, woanders. Elite-Anime? Nein, keine per se Anime-Seite. Keine Anime-Seite. Nein. Nein, Alter, Leute, wie? Nein. Also 4chan wie? Nein. Instagram, gib's zu. Tumblr. Twitter. Dein Japanischkurs. Nein. Was? Das würde ich denen zutrauen. Aber naja. Aber mein Japanischkurs ist auch mehrere Energie verseucht. Ja. 10 out of 10. Dann mach so einen freiwilligen Vortrag in der Klasse und spiel einfach Go Jesus Review dazu ab. Nee, der Typ hat doch keine Ahnung. Ein freiwilliger Vortrag in deinem Japanologie-Kurs, ein Video Ja. von Go Jesus zu Mirai Ja. Nigiwet. Aber Mit genug einer davon. garantierten Bestnote. Genug davon. Wir haben lang genug gequatscht jetzt über was wir gesehen haben. Können wir uns jetzt auch mal dem Thema widmen? Seid Welche ihr Themen? Ich bereit? dachte, wir sind jetzt fertig. Aha. Seid ihr bereit? Wisst Ich ihr bin das Thema bereit. noch? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich bin bereit. Ja, was Ich bin los? bereit. Ich bin Ja, bereit. es geht um episodische gegen overarching beziehungsweise übergreifende Story-Erzählweise, was man besser findet, was Vorteile hat, was Nachteile hat. Ja, was findet ihr denn besser? Eigentlich Overarching Story, weil die hat meistens auch die ganzen Messages und so drinne. Klar, episodisch geht's auch, aber das ist weitaus schwieriger, je nachdem, wie lang halt die Laufzeit einer Kommt Episode ist. drauf an. Ja, sowas wie Tatami Galaxy kriegt's hin, aber wie oft hast du auch schon Tatami Galaxy? Bakemonogatari macht das. Nein. Tschüss, Ja, Asen. doch, klar. Nee, Bakemonogatari macht das wirklich. Also. Was wurde letzte Episode ausgesagt? Nee, die letzte Episode ist ja eine Überleitung in die nächste Außer dass Staffel. Das ist, Ape nee, Girl ist das, Best Girl. nein, das ist ja der ganze Clou gewesen von Monogatari, dass Bakemonogatari eigentlich nur eine Vorbereitung war auf die nächsten Staffeln. DC Monogatari hatte dann die erste overarching Story und die wurde dann mit der Second Season praktisch schon anfänglich abgeschlossen und weiter geht das Ganze jetzt in Owari Monogatari. Aber Bakemonogatari ist ja praktisch nur eine Ansammlung von, ja, praktisch Side Stories. Und Fanservice. Du hast keine Ahnung. Ey, letzte Folge hat eine aussehend Minderjährige ihren Fuß in das Gesicht eines Teenagers gesteckt. Also Nein, es das ist nicht die letzte war Folge. Das echt ist die aktuellste, dreist. die ich Und geschaut. du saßt Aber ja, vor so dem sah es. Bildschirm, oh, ich wäre gern der Typ. Ja, Ja, deswegen habe Mann. ich es in 1080p und Fullscreen geschaut. Ich habe meine Wange gegen den Bildschirm gedrückt. Deswegen das nächste Mal, wenn ich, keine Ahnung, das nächste Mal irgendwelche Doujins zu Monogatari lese, ich male mir einfach mit einem Textmarker so die Outline von einem Cock auf meinen Monitor, dass ich mal einfach dagegen schlagen kann, weißt du, für die Immersion. Ja. Wieso traue ich dir das sogar zu? Weil ich sowas tue. Nun denn, aufs Thema wieder zurück. Was stellt ihr euch denn so bei guten episodischen Serien eigentlich immer so vor? Also ich komme dann echt. Also so ein Mischmasch ist jetzt Tamiya Galaxy, weil es ja eigentlich eine Overarching Story hat, aber das merkt man halt erst bis zum Schluss nicht. Das würde ich ehrlich gesagt auch noch als gute episodische Serie erwähnen, weil es halt jede Folge hat irgendwie eine eigene Message, eine eigene, ich sag mal, philosophische Lehre darin. Aber die aber nie wirklich großartig selbst, also niemand sagt dir das ins Gesicht, du musst halt irgendwie das selbst sehen und aufpassen, damit du es halt checkst. Naja, das Paradebeispiel ist Kino's Journey, finde ich. Und Sowas wie Kino's Journey ist dann aber wieder was anderes, weil das hat ja wirklich, also es hat auch sowas, so wie halt irgendwie Messages teilweise, aber das ist halt so, halt, das könnte buchstäblich überall stattfinden, weil sie halt immer auf Reise ist. Aber das ist auch ja, teilweise einer der das Gründe, warum es ist so gut ist. der Sinn Hat von mehr Freiheit. episodisch. Ja, das ist halt so eine typisch, also komplett episodische Ja, das Serie. meine ich ja. Das meine ja, mein ich ja Ja. auch. Kino's Journey und dann halt Mushishi. Mushishi. Halt, das ist so das beide, wobei ich da Kino's Journey, was das Inhaltliche angehe, geht mehr zusprechen würde als Mushishi. Ja, Kino's Journey hat da, also Mushishi hat nicht so viele Lehren, die es irgendwie rüberbringt und hat halt mehr Atmosphäre. Und Kino's Journey hat da ein bisschen mehr Substance teilweise, aber beide werden eigentlich meistens von denselben Leuten empfohlen. Ja, Also, weil beide gut sind. wenn man Mushishi mag, macht man wahrscheinlich auch Kino's Journey. Das ist die Sache. Ja, und ich finde persönlich episodische Anime besser. Und halt einer der Gründe ist zum Beispiel Kino's Journey, weil du da einfach viel mehr Breite in der Thematik hast als bei einem ja, overarching Plot. Weil immer wenn du eine übergreifende Story hast, legst du dich hier irgendwie auf ein bestimmtes Grundthema fest. Sei es, was weiß ich, künstliche Intelligenz oder was ist Leben, was ist Menschlichkeit und so weiter. Und bei einem Willst du jetzt nicht episodischen mit Anime. Textedice anfangen? Ja, da wollte ich gerade anfangen mit, weil wenn der Anime sich halt komplett darum dreht und dieses Ziel verfolgt und halt alles irgendwie in der Macht Stehende macht, um das auch wirklich so rüberzubringen, dann ist die Message am Ende viel stärker als jetzt bei einem episodischen Anime, finde ich. Finde ich Weil nicht. Finde ich sowas wie nicht. Technolize ist wirklich, das haut so in die Fresse, weißt du? mit den ganzen Episoden und halt sowas wie Kino's Journey, denke ich mir so, ha, das ist cool. Und dann schaue ich die nächste Folge. Aber weißt du, bei Technolize, da bin ich ja wirklich so, wow. Weil es halt so viele Episoden sind, die sich um dieses Thema drehen. Ja, das finde ich irgendwie nicht. Ich finde, man kann auch in 20 Minuten so eine Thematik sehr gut ja, abarbeiten. Und es geht auch mehr darum, was du dann für eine Botschaft im Endeffekt hast. Der Ja, aber Aufbau das von ist ja nur Technolize. ein Teil, der damit einspielt. Also ich persönlich, oder willst du gerade noch deinen Punkt zu Ende bringen? Ja, würde ich gerne. Ja, tu Ich. das. Es Alter ist natürlich Podcast. klar, dass du, wenn du sowas wie bei Technolize oder wie bei Shinsei Kayori oder so, dann baust du auf lange Zeit eine gewisse Botschaft auf. So. Und die kommt dann halt auch, sag ich mal, viel, viel fundierter und in gewisser Weise kräftiger als bei einem episodischen Werk. Aber bei einem episodischen Werk hast du halt eine Aussage sehr verkürzt, sehr prägnant und dafür halt viele von diesen Aussagen. Und das finde ich persönlich einfach geiler. Wir reden jetzt aber auch hier gerade über nur jetzt philosophische Themen, die in Anime rübergebracht werden können. Ich meine, das ist ja eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Ja, exakt. Das ist auch, worauf ich jetzt gerade anspielen wollte, weil du musst natürlich auch sagen, also ich finde auch Overarching Story deutlich besser. Größtenteils, ich meine, ich schaue Anime größtenteils dadurch, weil du bei Anime größtenteils einen ganz strikten Aufbau von Einleitung, Hauptteil, Schluss hast. Das ist der Grund, wieso ich angefangen habe, früher Animes zu schauen. Und ich sag mal, wenn du episodische Animes anschaust, da hast du einfach eine, du hast zwar genau diese Punkte, die du gerade ansprichst, du hast sagen wir mal, ein Thema, was über 20 Minuten bearbeitet wird. Das wird A, nicht gut bearbeitet oder beziehungsweise ist sehr, sehr abhängig von der Qualität des Animes. Und B, geht sehr, sehr viel an Charakterdevelopment in solchen Dingen verloren, weil Gibt gar viele, keins. Nicht ja, zwingend. exakt, ja, nicht zwingend, aber meistens ist es so, dass einfach die meisten Folgen danach einfach ignoriert werden. Bei Bakemonogatari ist es relativ ähnlich gewesen. Da konntest du praktisch jede einzelne Arc, individuell schauen, hast das Finale geschaut und hast praktisch fast nichts verpasst. Also scheißegal gewesen. Deswegen ist Bakemonogatari an sich als Einsteigerserie zwar gut geeignet, aber nicht gut für die gesamte Serie. Und ja, bitte. Ich würde mal nicht Kann ich sagen, nicht dass tun? Bakemonogatari eine Einsteigerserie für irgendwas wäre. Nein, also für die Monogatari-Reihe selbst. Ich meine, Also. du willst keinem, der in Monogatari interessiert ist, gerade mal die Second Season reinwerfen, sofort in den Ich würde kompletten ihm Plot. Nisi Monogatari zeigen, damit er weiß, auf was er sich Ja, fuck einlässt. you. Nee, aber das ist ein relativ gutes Beispiel, weil einfach Character Development und so weiter in den meisten Fällen, in fast allen Fällen, einfach komplett Da auf der gibt es dann Strecke aber auch bleibt. so Dinge wie Cowboy Bebop, das ist größtenteils so episodisch, hat aber auch wieder da den Overarching-Plot im Hintergrund laufen, wo du dann wirklich gutes Character Development bekommst über die Zeit und das, obwohl du theoretisch die Folgen auch kreuz und quer schauen könntest. Ja, Aber da du hast musst du halt halt. teilweise Folgen, die sich dann um einen Charakter drehen und den Hintergrund von ihm weiter ausbauen und so weiter und so fort. Das Geschenk. Aber dann musst du halt irgendwo auch die Kurve bekommen von deinen episodischen Episoden, wieder die Ecke finden, dass du zur Overarching zurückkommst. Und das machen viele Anime auch falsch. Und zwar ab dem Punkt, wenn du dann, keine Ahnung, eine 12-Folgen-Show hast und du kannst einfach abzählen, oh, jetzt ist Folge 9, jetzt beginnt also das Finale. Und die Show mit einfach praktischen 90, nee, Quatsch, 180 Degree Turn und sagt von wegen, jetzt wird's ernst. Und das kommt für mich immer ein bisschen bescheuert rüber. Ja, bei Cowboy Bebop ist es nicht wirklich so. Ne, Das bei ist sehr Cowboy Bebop Ja, läuft nein, der aber Plot das halt machen viele wirklich Shows. dauerhaft im Hintergrund Ja mit gut, aber eigentlich. Cowboy Bebop ist halt auch ein positives Beispiel. Das ist halt immer Ja, noch nicht ein die ziemlich Regel. gutes Beispiel. Ja, exakt. Wenn wir jetzt hier mit eigentlich unbestrittenen 10 von 10 Anime anfangen, ich meine, da kann man alles theoretisch mit dran beweisen. Ja, was eigentlich mal so der Regelfall mit episodischen Anime ist, sind so die halt die Slice of Life More Anime, wie man es halt sozusagen kennt. Ja. Das ist einfach die traurige Wahrheit. Also das sind halt so ziemlich großer Marktanteil Also und die die sind guten halt Anime, episodisch. ja. Die wirklich Je guten. nachdem, ob man gerade Nur Lust wenn sie drauf von hat. QAnon sind. Ja, die machen ja, selbst die schwanken irgendwie in letzter Zeit und die nächste Adaption wird ja irgendwie eine Light Novel Adaption, da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Ey. Ja, aber halt diese Moe-Shows, die sind ja halt, ich meine, die bieten an sich nichts. Wenn man nicht auf diese episodische Art steht, dann hasst man sie sogar, weil man halt sich denkt, nichts geht gerade ab und warum sollte ich irgendwie einen Shit geben? Und diese episodische Art, die vermittelt das halt noch stärker. Und ich meine, zum Beispiel Teil, Grund dafür, dass überhaupt Kaon so beliebt wurde, ist halt, dass in der zweiten Staffel teilweise irgendwie die so ein bisschen was rüberbringen, dass man eine Story nennen könnte. Bisschen, das ist ganz große Anführungszeichen, Riesen Anführungszeichen. Und das, weil halt die ganze Zeit das irgendwie episodisch war, haut es ein bisschen besser, ist es halt irgendwie auffälliger, sag ich mal. Und man merkt es halt krasser. Und Die Sache bei halt bei episodischen Sachen ist oft, dass die einen irgendwie ein bisschen. Das ist immer so die Frage, warum soll ich mich jetzt dafür noch weiter interessieren? So, das ist dann wirklich so eine Sache, die komplett subjektiv ist, weil ob ich jetzt Shit gebe, was jetzt in der nächsten Episode passiert, es hängt echt einfach nur mit meinem Interesse ab. Und wenn halt eine Serie so wenigstens einen Hauch an Hauptstory hat, hat man die Chance, halt den Zuschauer dazu zu bewegen, aus Interesse, was passiert, weiterschauen zu lassen. Das ist halt so die Sache. Und da sagen auch die meisten dann, dass sie halt, halt eine Serie mit einer komplett durchgehenden Story halt besser finden oder bevorzugen, weil es halt, sorry für den Weil der Anglizismus, Anfang und der es ist Schluss einfach engaging. dort nicht sind, Ja, das nicht nur das, sondern aber der Aufbau ist halt engaging. Man ist halt motiviert weiterzuschauen und gleichzeitig steigert das auch, dass man halt mehr Spaß hat damit. aber Sowas wie genau dasselbe kann ja auch bei episodischen Serien passieren, dass du dir dann denkst, okay, das Thema, was die jetzt angesprochen haben, war so interessant, dass ich jetzt schauen möchte, was die in der nächsten Folge ansprechen, weil ja, das toll, aber ist das, was dann. dich An welchen Anime interessiert denkst du hat, ist dabei? einfach fertig. Ja, oder wenn du in Moe oder Comedy-Anime gehst, okay, die Comedy hat mir gefallen, die Ja, Serie Comedy ist wird wieder so ein wahrscheinlich eigenes die Ding. Art von Comedy behalten, dann wird mir die nächste Folge auch gefallen. Also zum Beispiel, was ich hier, Nichijou. Ich meine, wenn du die Ja. erste Folge magst, wirst du wahrscheinlich alle anderen Folgen auch mögen, weil es Ja, immer. Nichijou ist wieder, hat. Ich meine, die Art von Comedy, die Die hat Nichijou man auch macht, das nicht ist wieder oft. seine ganz, ganz eigene. Ne, das ist vor allem sein ganz, ganz eigenes Genre von Comedy an sich. Von wegen mit den Slapstick-Shows, die dann halt auch I, My, Me. Und zwar, ich bin Riesenfan von solchen Shows, ja, von wegen, die einfach diese 2, 3 Minuten-Skits haben und einfach komplett fucking overboard gehen. Und zwar nicht auf diesem cringy, wacky-Style, was teilweise normale Moe-Shows oder so weiter teilweise schon abziehen, sondern einfach wirklich nur Slapstick-Comedy. Dafür haben normale Moshows nicht das Budget. Ich meine, wenn du dir einfach nur eine Szene aus Nichijou ansiehst, das siehst du nicht alle Ja. Tage. Ich meine, du brauchst ja nicht mal das Budget dafür. Sagen wir mal, Plastiknäsern, I'm a Me, Kill Me Baby und so weiter, haben alle dieselbe. Es ist alles dieselbe Art von Humor. Es ist einfach kompletter Bullshit-Slapstick-Kram. Nichijou hat einfach nur das größte Budget, das gebe ich zu. Und damit haben sie auch mehr Möglichkeit, den ganzen Shit darzustellen. Wie in der Folge, wie sie vom Hund gebissen würden. Ich meine, das war fucking awesome. Ja, aber ich muss. Aber, Aber sowas wie Plastic Nathan hat mich einfach zu Tode gelangweilt, selbst wenn nur eine halbe Stunde ging. echt? Ja, und sowas wie Ey, also. Nichijou habe ich gemocht. Ich kann sagen, die einzige Show aus dem Genre, die ich nicht mochte oder nicht so mochte wie die anderen, das war Dokuro-chan. Alle anderen, Kill Me Baby, vor allem Kill Me Baby. Kill Me Baby war einer der besten, wenn man mich fragt. Oder Senju. Senju war auch nicht schlecht. Naja, das wundert Ah. mich ein bisschen. Ja, was Comedy angeht, ist halt echt einfach Personal Preference, weil was Ja. einem zum Lachen bringt oder nicht, das kann man echt einfach, muss man einfach selbst rausfinden. Und deswegen Comedy kann man da schlecht irgendwie bereden noch. Aber halt, das ist wirklich so der große einfach Punkt bei mir, was halt mich sagen lässt, ich will lieber eine gut durchgehende Story, weil ich sonst irgendwie irgendwann denke dann, why should I care? Warum soll mich das noch weiter interessieren? Und Richtig. wenn ich dafür keinen Grund habe, höre ich meistens auch auf. Oder ich mache halt irgendwie zum Beispiel sowas wie, ich habe Aria zum Beispiel gesehen, die erste Staffel. Und das ist ja auch durchgehend eigentlich episodisch. Aber es bringt auch gleichzeitig irgendwie keinerlei Sachen rüber, außer halt, die Welt ist fluffy und alle lieben dich. Und ich meine, ich mochte Kaon, aber ich mochte nicht das. Irgendwas muss ja da anders sein. Oh ja, stimmt, das ist nicht lustig. Das ist halt null Comedy und ich habe absolut keinen Grund, es weiterzuschauen. Ich habe jetzt zwar die erste Staffel, habe ich angefangen mit einer Folge, aber es ist halt buchstäblich dasselbe wie die erste Staffel. Die zweite Staffel habe ich angefangen mit einer Folge und die erste Staffel ist halt genauso gewesen. Deswegen habe ich halt die jetzt schon die ganze Zeit auf meiner Currently Watching, aber schaue es nicht weiter. Da habe ich halt komplett mein Engagement verloren dazu. Auch wenn es entspannt ist, aber das ist wirklich nichts anderes als nur entspannt. Und Sachen wie Mushishi sind da noch weitaus mehr nur. Also das Entspannte ist da eigentlich nur ein Extra und nicht die Hauptessenz. Deswegen. Und sowas wie dann Sachen wie Berserk, die belohnen dich dafür weiterzuschauen. Weißt du, du wirst halt, keine Ahnung, da kommen halt immer mehr und mehr Plotpoints auf, je weiter du schaust. Und deswegen wird sozusagen dein Continuous Schauen der Serie, sorry, wird halt belohnt dadurch sozusagen. Und du wirst immer interessierter bis zum Climax dann, der Ja, das ein ist Climax bei ist. guten Manga, I'm Anime ist going das der to Fall. mount you. Das ist so bei Berserk der Fall. Halt die Ja, wie Klappe. gesagt, aber du hast dann auch so Fälle wie Rocker no Yusha oder so. Nein, hör auf, darüber zu Ah, reden. du Ich kannst das bitte nicht nennen, dich. ohne dass ich irgendwie Gänsehaut bekomme. Siehste, aber das ist ja ein Fall von schlechter durchgehender Story. Und ich finde, Ja. also die Fallhöhe ist zum Beispiel auch größer. Ich meine, kann so schön aufgebaut worden sein, eine Serie, und am Ende ist das absoluter Shit. Was weiß ich, mir fällt jetzt bei Animes jetzt gerade nicht spontan ein, aber berühmtes Beispiel ist Realfilmserien, ist halt Lost, wo dann, weiß ich, wie viele Staffeln gemacht worden sind und am Ende war es halt alles nur Bullshit. Ja, aber das ist wieder eine ganz andere Kiste, von wegen, wenn du Lost hast, von wegen... Das war erfolgreich und die haben es ausgeschlachtet. Ja, exakt. Von wegen, wenn du dann mehrere Staffeln hast, die sich einfach weiter und weiter in die Länge ziehen. Monogatari wird früher oder später einem ähnlichen Problem gegenüberstehen. Beispielsweise das Finale der Second Season war schon sehr, sehr problematisch, weil sie eben auf eine extrem seltsame Conclusion raus sind mit der Vorstellung von Nadeko als Mangaka und so weiter und dass sie dadurch komplett abgefreakt ist. Was, what the fuck, habe ich gerade eben gesagt? Egal, aber von wegen dadurch, dass ich jetzt Monogatari mittlerweile, ich meine, es kommen hiernach noch 2 Staffeln, es kommen 3 Filme, es kommen noch 2 OVAs und irgendwann muss man halt die Story abschließen, die jetzt schon seit Second Season ernsthaft irgendwo behandelt wird. Und wenn das Ding eben einfach crasht, dann wird's problematisch. Also ehrlich gesagt kommt mir das momentan vor wie so ein Shonen-Aufbau, weil das hat so eine Aufbau, die in der Hintergrund stattfindet. Ja, aber du kannst dich ja nicht mal an Gaien erinnern, du Plepp. Weil ich mich an etwas an Monogatari erinnere, ist mich alles ja, klar. Ja, richtig. Jetzt denn, ich meine, Monogatari ja. ist Monogatari die beste ist Show. Halt objektiv einfach forgettable, ja. Ne? Nein. Was? Ich meine, ja, Charaktere zumindest. Ja, wenn man nicht dran interessiert ist. Ich meine, dass du Gaien vergessen hast, das kann ich einigermaßen nachvollziehen. Aber gerade dann solltest du die nächste Folge schauen. Weil Gaien ihren Auftritt stimmt, ja, die eine, die nie vorkam, okay. Ja, richtig. Und sie ist halt richtig, richtig interessant dargestellt in der nächsten Folge, weil sie einfach praktisch die gesamte Exposition liefert. Yay. Nice. Sie quatscht dir einfach 10 Minuten vor, was eigentlich tatsächlich passiert ist und wie wenig Ahnung du eigentlich hast. Du machst Monogatari echt mit jedem Wort attraktiver. Das muss nicht wahr? Nein, aber Gaien macht's cool, ja. Also, das ist, bei Monogatari gibt's halt die Arcs und die Story, die halt tatsächlich irgendwie abgeschlossen wird, in Anführungszeichen, ist halt so ungefähr wichtig wie die Shonen-Story in One Piece, dass sie das One Piece irgendwann finden. Das könnten oder die, ja. Das könnten Naruto. Die irgendwann mal machen, aber das werden sie nie. Aber in Monogatari werden sie wohl die Off-Story irgendwann abschließen, weil ich glaube, Light Novels kommen keine mehr raus. Weil irgendwann merken auch die Fans, dass es nicht so toll ist und dann... Halt's Maul. Bezweifle ich. Monogatari ist der eine Anime, wo ich mir denke, von wem die könnten das eigentlich tatsächlich weitermachen. Da hätte ich kein Problem mit, wenn dann noch drei Staffeln rauskommen. Weil ich die OVAs absolut nicht leiden konnte. Ich hätte ja nicht alles mögen. Aber du hast das sehr schön mit den Shonen gerade schon angesprochen. Ich meine, das ist ja auch durchgängige Story und da siehst du, wohin es führen kann. Also, ich würde das nicht durchgängige Story nennen. Das ist echt einfach eine Excuse, um weitere Folgen zu bringen. Exakt. Ja, bei den meisten Shonen ist Story eigentlich einfach nur ein Mittel zum Zweck, um Kampfszenen zu zeigen. Und die sagen zwar, die haben eine Story oder irgendwie ein Ziel, aber wirklich erreichen wollen sie es nicht wirklich. Ja, und die wird dann ja auch auf halbem Weg einfach komplett ignoriert für teilweise komplette Arcs. Deswegen mache ich auch... Fullmetal Alchemist ist auch noch unter den 100 Episoden, also von dem her, das sagt schon mal viel aus. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt von Shonen reden, wie hier die wirklich ongoing sind, wie die großen drei und so. Ja. Genau, die großen drei und so Geschichten. Die sagen, dass eine großartige Story haben mit Blau und wenn du mit Leuten quatschst, die diese Serie tatsächlich mögen und schauen, die verteidigen das bis zum Lebensende. Aber im Endeffekt, wenn man wirklich anschaut, du könntest die Story einfach rausschneiden und es würde nichts wirklich prinzipiell fehlen. Ja. Da lobt man doch mal lieber Gintama. Oh, halt's mal. Der ist nicht da. Das hat wenigstens keine Story, ne? Eben, das ist einfach ehrlich in dem, also, was es ist. Ja, wobei, aber es hat ja auch seine Story-Arcs anscheinend. Ja, weil es ja dann nach 50 Folgen ernster wird. Für 10 Folgen und dann wird's wieder. 10 Folgen und dann geht der Bullshit-Shonen-Comedy-Kram wieder los mit Smart References. Ich sehe jetzt schon Knogger in den Kommentaren, so es tippt so. Ja. Oder Emil oder weiß der Geier mehr. Da fällt mir gerade wieder die eine Szene aus dem Felfi-Frank-Video rein. Emil ist auch so ein Monogatari-Freak wie ich, der kann das nicht, dem habe ich jetzt was gut. Emil ist ein Monogatari-Freak. Er ist ein Monogatari-Freak. Ich weiß, dass ich gedacht, er eine ganz schöne Type-Moon-Faget ist. Warum erwähnen wir den jetzt eigentlich so oft? Das ist gar nicht wert. Emil. Okay. Wieder zurück aufs Mach Thema. Mach ruhig weiter, Igeljäger. Wen möchtest du noch beleidigen? Ich hoffe, er weint, wenn er diesen Podcast sieht. Wollen wir nicht ein bisschen über, keine Ahnung, Corona oder so quatschen? Nein. Das Video gesehen? Ja. Wir haben auch gar nicht über Serien mit, also Dinge mit Story, ja, okay, die kann scheiße laufen, aber weißt du, Rokano Yusha war auch ein Mystery und Mystery in einem Fantasy-Setting, wow. Also so eine bescheuerte Idee haben nicht viele. Mystery ist ja schon in echten Settings häufig total langweilig, finde ich zumindest. Ja, das ist klar, aber. Es ist wirklich Personal Preference. Du, ja. Es ist Personal Preference. Ich finde zum Beispiel auch so ein Conan Mystery langweilig. jetzt. Ja, ich glaube, mit Mystery habe ich sowieso irgendwo meinen eigenen Stance. Ich meine, laut dem Anigraph ist Mystery bei weitem mein Lieblingsgenre. Das kann ich irgendwo Ich meine, nachvollziehen. du mochtest sogar das Mystery-Aspekt von Hyoka und das war wirklich so der Ja. Part, wo, den ich am wenigsten mochte. Ja, aber darüber haben wir ja schon mal gequatscht gehabt, weil ich einfach extrem viel Spaß habe, in Animes einfach in einer Show zu stoppen und selber zu überlegen, was da abgeht. Was der Grund ist, wieso ich auch Danganronpa eigentlich so verteidige, wie ich es tue. Weil Danganronpa war für mich einfach 1:1 das Game, nur, wie gesagt, in 20 Minuten Runtime gefasst. Weil die Show war ja sogar darauf aufgebaut, als es gehört hat, im Sinne von, eine Folge ist der Mord passiert, die nächste Folge bekommst du alle Beweise. Und dann hattest du halt eine Woche Zeit, dir selber zu überlegen, wer der Mörder ist. Du hast es gegeben gehabt, von wegen, du hast praktisch wirklich das Game gespielt. Und wenn du den Also, Anime eben so behandelt hast, dann hat das unglaublich Spaß gemacht. redest du gerade über den Mystery-Anime mit der Trap? Ja, Er ja. redet über Ja. den Mystery-Anime mit dem Teddybär. Genau. Falls Ach das der gleiche ist. so. Richtig. Ach Und so, okay, ich habe es gerade gedacht. bei Yuka ist es nicht ganz so gewesen, aber es war ähnlich. Yuka hat dir auch für jedes Rätsel, was sie dir gegeben haben, was nicht die schwersten waren, geschenkt und sie wollten dich nicht wirklich, dass du anhältst und drüber nachdenkst. Aber es war super interessant, während die Show gelaufen ist, selber mitzumachen. Vor allem war eine Folge ganz cool, die einfach nur eine Filler war, geschenkt, aber Ja, also ja, die letzte wo. Mystery-Show, die ich gesehen hatte, war zusammen mit Perfect Markus Perfect Insider. Insider. Das war eine Light Novel Adaptation und auch die einzige, die ich halt neben Ovari noch gesehen hatte. Und das war echt ein Fehler, weil wir haben 6 Episoden geschaut und wir haben jetzt noch 5 übrig gehabt, aber es war einfach Wir haben es gedroppt, die weil das Mystery gesamte einfach Episode. so unglaublich uninteressant Ja, ist. die Charaktere waren einfach alle One-Note und niemand war interessant auf irgendeine Art und Weise und wir wussten nicht, warum sollen wir mit Shit Das gehen? Problem bei den mal, also bei vielen Mystery-Shows ist aber auch einfach, dass die Charaktere wirklich da sind, um dir die Hinweise zu geben und mehr nicht. Ja, und Zumindest war dann. es bei The Perfect Insider so, dass die einfach die ganze Zeit nur über diesen Fall geredet haben und über nichts anderes, sodass die im Prinzip einfach nur Infodumping betrieben haben Ja, und das sonst, war Infodumping die Show. Und das ja, ist 20 Minuten am Stück haben wir Persönlichkeit nie oder so ausgehalten. hast du da vergeblich gesucht. Ja, oder Sinn, weil warum sollen diese Charaktere, warum sind die so engaged in diese Scheiße? Warum warten die nicht auf die Polizei? Warum, warum, warum? Wird nichts beantwortet, weil die wollen sozusagen, dass man selbst das Das wird Mystery alles irgendwie im löst im Finale Kopf. beantwortet. Schau's bis zum Schluss. Ja, weißt du, dann da kann ich auch einfach alle Folgen überspringen bis zur letzten Episode, schau die. Wenn ich das kann, dann ist der Anime nicht wirklich gut, in meinen Augen. Aber ich bin halt auch echt so, was Mystery angeht, da bin ich. Mystery-Genres sind für mich noch ein Mysterium. Ha! Ja, nee, Mystery-Anime Ach. ist einfach etwas, wo man muss Mystery-Shows auf eine etwas relativ spezielle Weise schauen, damit man wirklich Spaß dran hat. Und dann ist noch die Frage, ob überhaupt der Fokus tatsächlich auf dem Mystery-Aspekt liegt. Ja, der bei Perfect Insider auf jeden Fall, Weil, aber. ich sag mal, beispielsweise, wenn man mal vergleicht, eine Show wie gesagt, Danganronpa, die einen Fokus auf den Mystery-Aspekt legt, wo du selber halt irgendwo mitraten sollst, obwohl dir der Anime die selber die Chance gibt, darauf zu kommen, das ist was anderes als, sagen wir mal, der Mystery-Aspekt in einer Show wie Amonogatari, wo du nicht wirklich die Lösung erraten kannst. Weil dir Ja. einfach Informationen, wirklich kritische Informationen einfach vorenthalten werden und der Anime setzt halt einfach drauf, dass er sagt von wegen, oh, du dachtest, das kommt raus, aber was sagst du hierzu? Oder zu Shows wie Ja, Haibana deswegen schaue Renmei ich ja noch oder Monogatari. ja, oder wo Haibana Renmei seinen Mystery-Aspekt einfach nur sagt von wegen, was, wo du einfach nur Was philosophieren drüber denkst du? sollst, ja genau, was denkst du, was dort ist und das einfach der Interpretationsansatz wird, Das mache ich am aber liebsten. Das ist das nie eine Mysterium, Diskussion. was ich am meisten mache, wenn ich einfach selbst mir. Ist Wenn aber auch die das. schwerste und Ja, das ist seltenste. die, ja, das ist auch die seltenste, weil einfach man teilweise es muss, wenn es irgendwie eine möchte gern Fantasy-Welt ist. Aber wenn es halt nicht, wenn die Fakten nicht wirklich wichtig sind für die eigentliche Sache, die die Serie erreichen will, dann ist es eigentlich perfekt. Was Mystery Ja, dann angeht. muss es sich aber auch wirklich interessieren. Also bei Ja, Haibana bei Haibana Renmei Renmei zum hat es Beispiel nicht. interessiert mich einfach nicht, was hinter der Mauer ist. Fertig. Fangen wir Und jetzt damit nicht ja, an. schön. Dann ist halt irgendwas dahinter. Toll. Das hat keine Relevanz für den Anime. Das Und hat ich mache mir dann halt all die keine Relevanz. Gedanken Das ist doch das drüber. Schöne So. dabei. Das ist das Schöne dabei, weil es nicht relevant ist, muss es nicht erklärt werden. Du kannst ja einfach selbst deine Idee haben. Weißt du, das ist dann auch so eine Ja, okay. Ja, Frage dann von, bist schreibst du du die Geschichte religiös oder quasi. Da nicht? brauche ich den Anime nicht gucken. Da kann ich mir auch einfach. Ah. Ich Wenn mir ein Berg, wenn ich mir mal ein einen Berg. Kreis auf ein Blatt Papier und überlege, okay, im Kreis ist eine Stadt, außerhalb Ja, des zieh ich Kreises in ist den irgendwas Dreck. anderes. Okay. Was kann außerhalb des Kreises sein? Fertig. Ja, so in den Dreck das zu ziehen, das ist jetzt auch nicht irgendwie die Sache dabei. Ja, das Der ist hat sich ich. dabei was gedacht, als er das geschrieben hat. Das ist halt die Sache. Und ich denke halt dann, dass ich halt zum Denken dazu bewegt werde, ist schon eine besondere Sache für mich, weil wenn ein Anime tatsächlich so rüberkommt und etwas nicht erklärt, beziehungsweise warum etwas existiert, dann und das tatsächlich auch schlecht rübergebracht wird oder das mich wirklich buchstäblich nicht interessiert, dann merke ich das auch. Und bei Haben der Renner ist das das Beispiel, wo es das halt so ist, dass es dich belohnt, dafür interessiert zu sein. Und bei Animes, die das nicht machen, merke ich es einfach. Und dann sage ich, okay, das ist dann jetzt ein negativer Aspekt, aber bei Haben der Renner ist es definitiv ein positiver Aspekt. Ja, ich finde einfach, das ist immer sehr generell kritisch. Ich meine, so das beste Gegenbeispiel für sowas ist dann immer in Code Geass, wenn die Leute dann überlegen, wie ist der Name, der wahre Name von wie auch immer sie heißt, wo ich mir denke, ist mir scheißegal. Hier von dieser grünhaarigen, ihr wisst, was ich meine. Aber Ich die kann mich nicht an grünhaarige Portugies ist auch Charakter nicht der. erinnern. Die grünhaarige ist auch nicht der Aspekt, der den ganzen Anime im Endeffekt ausmacht. Es Ich geht meine, doch darum, ist die Mauer Nebu ist jetzt tot am prinzipiell Ende? im Endeffekt die Mauer, der Punkt an der Mauer in Haibana Renmei ist, dass es nicht wirklich erklärt werden soll vom Anime. Das ist der gesamte Spaß daran, von wegen, dass du selber die gesamte Show halt die Gedanken machst, von wegen, was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn der Tag des Fluges kommt und sie endlich aus Deutschland raus dürfen. Also mich interessiert ja viel eher, was hinter der Mauer in Attack on Titan ist. Ja, Haibana Renmei. Leben. Wir fliegen In über die Wirklichkeit Mauer, spielt die das im verwandeln sich selben in Universum, Titans, nur Haibana Renmei ist einfach so eine richtig. andere Stadt im Attack on Wo Titan kommen Universum. die Titans her? Das ist ja Haibana Renmei, der Tag des Flugs. Oh Mann. Bis eben war die Diskussion noch sinnvoll. Nein, war sie nicht, weil wir wieder von Haibana Renmei angefangen haben. Ja, Ja, und was ich vielleicht noch eigentlich sagen das kann. Thema war ja auch was ganz anderes, aber. Ich will noch mal ganz kurz was zu Mystery noch sagen. Da war nämlich die Season vor dieser Season auch ein Mystery-Anime, den ich mit Markus geschaut Mit der habe. Trap da, ne? Ja, mit der Trap, und da habe ich gerade Welcher? gelesen. Das heißt Rampokitan, Game of Genau. Laplace oder wie auch immer, haben wir nach zwei Episoden gedroppt. Weil das Mystery, ich glaube, damit hättest du auch nicht deinen Spaß gehabt, weil die haben wirklich das Mystery so aufgebaut, dass man irgendwie nicht rausfinden konnte, wer es war, weil derjenige nie auf dem Screen bisher war, der es tatsächlich gemacht hatte. Das erste Mysterium war buchstäblich einfach, es war der Lehrer. Und den Lehrer hat man bis dahin überhaupt gar nicht gesehen. Und man wusste nichts über den Lehrer. Aber hey, ja, der Lehrer war es am Ende dann. Und das wurde dann einfach, das Mysterium wurde einfach gelöst, indem einfach der Hauptcharakter mit irgendeinem Detective 10 Minuten lang einen Monolog gehalten hat. Und darüber, die hat einfach drauf losgelabert. So, ja, das ist so und so und so und so und so und so. Und ich weiß es einfach jetzt, weil halt. Und ja, das ist wieder so buchstäblich ein Grund gewesen für mich, die Serie zu droppen, weil ich einfach mir dachte, warum sollte mich das interessieren? Und das war auch irgendwie, das war so wirklich einer dieser wirklich Otaku-Pandering-Shit-Shows, weil das ist immer noch ein der, ich sage mal die, aber die sieht halt aus wie ein Girl. Hatte irgendwie so ein Fetisch für Mystery, weil das irgendwie das langweilige Leben unterbricht und macht das Leben spannend oder so. Und deswegen geht die Oh, Frau auf warte, Mystery ab. wann haben wir angefangen von FLCL zu quatschen? Ja, darüber sollten wir, glaube ich, eher reden. Ja, Stimmt, das eigentlich, passt oder eigentlich auch wollen wir. relativ gut ins Thema, weil Ja. FLCL kann man ja sagen, du hast an offensichtlicher Overarching Story ja nur das Sci-Fi-Shit-Gedöns mit Medica? Oder, Ja. nee, wie war das? Wie hieß das Ding? Nicht Medica, das wäre bescheuert, aber. Ach, was auch immer. Und an sich allerdings einen episodischen Aufbau, wo eigentlich in jeder Folge ein anderer Aspekt wirklich gemacht wird. Aber du hast halt dieses overarching Theme mit eben als Growing Up Anime. Und der Punkt wird halt rübergebracht, trotz dem episodischen Aufbau. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt, worüber man quatschen könnte. Ob sie jetzt komplett episodisch ist, würde ich jetzt nicht behaupten. Nö, würde ich auch Nee, nicht. Aber es nicht. hat auf jeden Fall Aspekte von beiden. Ja, So ein bisschen. das stimmt wohl. Ja. Ja, es ist halt ein Mix-up. Also ich meine, das hast du ja in vielen Sachen. Ich meine, du hast bei Legend of Arn, hier Legend of Arn, hier Avatar-Dings, hast das ja auch. Da hast du ja auch immer nur episodische 20-Minuten-Folgen. Redest du gerade über Aber Cartoon Avatar? Ja. Ja. Okay. Ja, das ist einfach Wir nur ein haben schon Shonen-Anime, vorhin, ja, wir haben sozusagen, schon vorhin aus mit Western Amerika. angefangen. Also. Ich sage ja nur, das ist einfach nur Shonen, sozusagen. Red weiter. Auf jeden Fall hast du da ja auch deine overarching Story, die aber nur angeschnitten wird in den einzelnen Episoden. Man muss halt sagen, das hat dann halt, es kombiniert irgendwie beides. Du, wie Igor gesagt hat, du Ich muss wirst Wasser lernen, belohnt. ich muss Erde lernen, ich muss Feuer lernen. B Bad Ich Guy, bin hau und nach einer Ende. Sekunde raus. Ne? Okay. Du hast die Comedy in den einzelnen Episoden oder was auch immer dann, die Action und so weiter. Und du hast dann halt irgendwie eine Overarching Story, die gesellschaftskritische Themen anspricht. Wie bitte? Nein, tut sie nicht. Nein, das war ein Witz. Okay, gut. Es ist schon lange her, dass ich das gesehen habe. Du hast Avatar einfach nicht verstanden. Okay, gut. Ich hab's auch mit 12 oder so gesehen, deswegen ist schon lange her. Ja, jedenfalls, Urban Star Racers funktioniert ja auf dieselbe Weise. Also, du hast einige Beispiele. Das ist halt dann die Kombination aus den Vorteilen von beiden. Mal aufhören, Beispiele aus Cartoons zu nehmen. Ja. Urban Star Racers ist ein Anime, du Opfer. Ghost in the Shell. Ein halber Anime. Nein, es ist ein kompletter Anime. Ghost in the Shell Standalone Complex hatte das aber auch. Welche? Teilweise Ghost in the Shell. Achso, ja, das ist auch eigentlich. Ja, das ist wieder so ein Beispiel für eine gute Overarching Story, die komplett mit episodischen Episoden halt unterbrochen wird. Größtenteils, ja. Du kriegst halt in den episodischen Folgen mehr oder weniger Informationen über die Welt. Über die Welt und so weiter und so fort. Und halt auch einfach Dinge, wie dass da die Roboter rumstehen und sich über ihre Menschlichkeit Gedanken machen. Oder darüber, ob sie leben können, wie auch immer. Ja. Und dann halt wieder einzelne Folgen hast, die den Plot ein bisschen vorantreiben, was aber immer wirklich in einer guten Kombination funktioniert. Aber Ghost in the Shell ist wieder so ein verdammt gutes Beispiel eigentlich dafür. Ja. Wie es richtig sein sollte. Man versucht sich aber auch lieber auf das Positive zu fixieren. Ich meine, was willst du hier erwähnen an... Ich meine, was schlechte Beispiele angeht, hätte ich da einen Haufen. Ich meine, die bekanntesten Trainwrecks, was Overarching Story angeht, sind ja Mirai Nikki und Elfenlied. Weil ich mir auch denke, was war eigentlich die fucking Story von Elfenlied? Naja. Ja, das Mädchen sollte anderen Menschen töten. Achso, stimmt ja. Lieb. Ja. Haben wir irgendeine Conclusion dazu? Also, nein. Nein, das wird wahrscheinlich. Ich kann mich auch nicht festlegen. Ich will mich auch gar nicht festlegen. Weil es gibt sowas wie Ghost in the Shell ist halt wirklich so etwas. Also die Serie Standalone Complex ist halt echt so eines der Beispiele, wo ich sage, das ist perfekt integriert mit der episodischen Art und der Hauptstory. Und sowas wie Cowboy Bebop auch. Cowboy Bebop. Ja. Oder Kaiba von mir aus auch. Ja, Kaiba, ja, selbst Kaiba. Also eigentlich viele Serien, die Show haben halt so einen Mischmasch aus beidem. Ja, was sind denn eurer Meinung die Vorteile von episodisch beziehungsweise Overarching? Wenn wir sagen, dass die das beides kombinieren, könnte man ja episodisch die halt provokante These aufstellen, dass es die beste Art der Story ist. Weil beides hat ja offensichtlich Vorteile. Ja, deswegen ist es auch am besten, wenn man so vermischt. Ha! Ich finde aber nicht, dass du da pauschal sagen kannst, das eine ist besser als das andere, weil teilweise hast du halt einfach Lust, eine episodische Serie zu schauen. Was weiß ich, wenn du jetzt von mir aus Mushishi schauen möchtest, das kannst du dann ein, zwei Folgen am Abend schauen und dann kannst du auch wieder eine Pause machen, einfach weil es episodisch ist. Und bei einem Anime, der eine gescheite Story hat, die ganze Zeit durchläuft, da vergisst du dann die Hälfte und denkst dir dann auch irgendwann, okay, was geht jetzt ab und wieso ist das so? Ja. Deshalb sind episodische Serien an sich einfacher zu schauen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, man braucht nicht mehr Engagement, aber es ist auch teilweise dann weniger Spaß für mich, weil ich dann echt so, wie gesagt, ich bin halt nicht so sag mal, fallen mir irgendwelche anderen Wörter noch ein, außer Anglizismen? Involviert, wolltest du vielleicht sagen? Investiert, ja. Ich muss investiert in die Serie sein. Und involviert. Investiert. Involviert, investiert. Wenn du investierst, dann steckst du etwas in etwas rein. Ja, Motivation. Technisch. Investierst auch in dein Fangirl. Oder halt's Maul. Ich investiere in Motivation. Du investierst, okay. Das kannst du auch. Ja, ich investiere 50 Engagements in diese 50 Serie. 50 Motivation. Von 60. Das ist halt manchmal für mich ein Grund, eine Serie nicht weiterzuschauen, weil die episodische Natur wirklich so mich kalt lässt. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, wo wahrscheinlich die meisten Leute sagen würden, okay, ich meine, das ist ziemlich offensichtlich, dass man da ein bisschen die Lust verliert, weiterzuschauen, aber weil es halt einer dieser Must-Watches ist, sage ich mal, für irgendwie dieses Magical Girl-Genre und ich habe absolut keine Ahnung davon, haben mir halt eine Zeit lang Cardcaptor Sakura angesehen, 19 Folgen habe ich mir angeschaut, aber da habe ich echt so die letzten paar Folgen gedacht, so, I don't give a shit, weil es halt echt immer dasselbe irgendwie ist. Und viele sagen so, ja, ab gegen Ende wird es ein bisschen so, ein bisschen Drama geben, was Romanz sagen. Ich so, hä, es wird besser, yo. Nein, es ist halt ein Meilenstein, was so halt dieses Magical Girl Genre angeht, zusammen mit Prinzessin Tutu oder wie es heißt. Selbstverständlich Mao Shoujo Ai. Es ist halt aber echt, es hat mich echt nach einer Weile kalt gelassen. Am Anfang dachte ich so, oh, das ist ja cute. Und dann nach dem 19. Mal denkt man sich so, oh, cute. Das ist ja cute. Cute. ja, das ist echt. Und wie gesagt, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, immer wie gut ist die Serie gemacht. Das ist echt bei ja, du hast halt auf beiden Seiten gute Serien und schlechte Serien. Ja, ich meine, am Ende kommt es einfach darauf hinaus, so wird man, gibt es Grund dafür, warum man weiterschauen sollte, egal ob es jetzt eine Overarching-Story ist oder nicht. Und wenn das fehlt, dann fehlt auch die Motivation. Selbst wenn die Serie ultra gut ist. Ja, schöne Schlussworte, würde ich sagen. Ich habe dann, die besten Schlussworte. Ja, klasse. Applaus für dich. Kappa 77. Danke, danke. Ja, das ist mein Auto. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Lixo, wir überlassen Lixo jetzt sein Auto, dass er ein bisschen durch die Stadt cruisen kann, so ein paar Mädels aufreißen oder so. Ja, fast für die Schule Bitches, oder so, nimmst die Raucher mit. Ja, und was macht der Igeljäger? Ach, der muss Family machen. So dreckige Raucher wie Asen kommen hier nicht rein, am Ende stinkt das Auto. Hallo. Ja, aber nur die Raucher sagen mein halt, dass Lambo du cool bist. Gut riechen. Na egal. Lass mir dieses cringige Shit. Ja, besser ist es. Und mach einen Schlussstrich, sag ich mal. Dieser Podcast war qualitativ besser als der letzte, weil Megaknocker nicht hier war. Oh, Schatz. Ich meine, so ungefähr würde er es sagen. Ah. Der hört sich das eh nicht bis zum Ende an, also. Ach, Quatsch. Der hat bestimmt beim Gitama schon, hat einen Kommentar gelassen, hat ausgeschaltet. Ja. Ja. Ja, dann vielen Dank dafür, dass ihr die Gesellschaft geleistet habt. Just kidding, Mega Knocker, love you, baby. Machen wir bloß aus Midnight. Ja. Dann, wenn ihr eure Kanäle bewerben wollt, weil kommen ja so viele Leute von meinem Kanal auf euren. Ja, total. Also, das ist ein deutscher Podcast und ich mache keine deutschen Videos mehr, also ich glaube, das kann man bei mir streichen. Also, ich mache deutsche Videos, wink, wink. Nur deutsche Videos. Nur deutsche. Da hast du pure Aria-Qualität. Und ich würde sagen, ich bin der Mittelweg, ich mache Deutsch und Englisch und habe die beste Qualität, offensichtlich. Vor allem in Sound. Dementsprechend habe ich auch die meisten Abonnenten. Weil Qualität setzt sich nur mal durch. Ja, das ist einfach. Wer hat qualitativ die besten strategischen Mittel zu werben? Aka Thumbnails. Ich sollte echt mal. Ja, ich mache so ein Mushishi-Review, mache so ein Trap-Bild von Ginkgo rein, wo er Tits hat. Ja, ich muss mal wieder, keine Ahnung, irgendein Review oder generell irgendein Video zu aktuell laufenden Animes machen. Ja, brauchst du nicht diesen DL-Shit. Ja, ist ja scheißegal. Ich mache eh was zu One Punch Man und Ovarium und Gitarre muss ich eh. Also. Oder fang an mit Let's Plays, overacten ein bisschen. Oder rede so in deinen Videos. Ja, aber dann. Die Betonung muss stimmen. Das ist der verrückteste Anime, den ich je gesehen habe. Sorry. Ich weiß gar nicht, wie ihr gerade parodiert. Ich weiß es nicht. Sorry, okay. Ich fand das gut. Ja. Auch viele sagen mir, ich soll ja so betonen meine Videos, damit. Das ist das Ende. Das Ende, genau. Wir sehen uns das nächste Mal.